Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Dresden, den 10. September 1800. Ich war sehr auf die Erscheinung deiner Gedichte begierig, aber fürchtete immer, deine Strenge gegen dich selbst möchte dir die Revision so weitläufig und mühsam machen, dass du die Lust darüber verlieren würdest. Freilich hast du solche Fortschritte gemacht, dass dich die meisten deiner früheren Arbeiten nicht mehr befriedigen können. Und da du in neueren Zeiten so fruchtbar gewesen bist, so darf man sich eigentlich nicht beschweren, wenn du uns manche deiner früheren Produkte entziehst, die bei allem poetischen Gehalte doch vielleicht einer gänzlichen Umformung bedurft hätten. Dass du aber auch die Künstler und die Freude nicht aufgenommen hast, werden dir viele nicht verzeihen. Deine Ursachen begreife ich wohl, indessen sollt ich nicht glauben, dass du nicht beiden Gedichten eine Gestalt geben könntest, die deinen jetzigen Forderungen entspräche. Aus den Künstlern, die mir besonders lieb sind, ließen sich, deucht mich, zwei Gedichte machen. Manches ist freilich nachher im Reich der Formen poetischer gedacht worden, aber der historische Teil der Künstler gäbe noch immer ein treffliches Gedicht. Was ich noch mit der ersten Gestalt verglichen habe, hat allerdings jetzt gewonnen. Über einzelne Stellen ließe sich vielleicht streiten, zum Beispiel, ob in dem Handschuh die Verbeugung oder das Werfen ins Gesicht besser sei. Dies ist vielleicht passender für den Menschen, jenes mehr für den Ritter. So habe ich auch in der Übersetzung des Virgil bei der Stelle vom Laokoon etwas vermisst, was in der ersten Ausgabe stand, obgleich die jetzige Lesart dem Originale getreuer ist, doch über dergleichen Detail einmal mündlich. Über Humboldt höre ich von Geßler seltsame Geschichten von Geisterseherei. Was weißt du denn davon? Auch Alexander Humboldt soll immer seine Mutter zu sehen glauben. Die neuen Gedichte an Goethe, die Worte des Wahns, die Begegnung gehören, deucht mich, zu den vorzüglichsten. In dem an Goethe war mir besonders viel aus der Seele gesprochen. Es gibt zwei Arten von Lehrgedichten, die dir vorzüglich gelingen und wobei du deinen Trieb nach philosophischem Gehalt ohne Nachteil der Kunst befriedigen könntest. Im Reich der Form hat die Fantasie dem Produkte des Verstandes eine lebendige Gestalt gegeben, und in den Worten des Glaubens spricht die Vernunft zu dem Herzen. Dass der Wallenstein reißend abgehen würde, habe ich erwartet, aber einen so schnellen Absatz einer so starken Auflage hätte ich doch kaum vermutet. Cotta muß schönes Geld an deinen Werken verdienen. Wie steht's denn mit dem Musenalmanach? Ich fand ihn unter den angekündigten Schriften. Mir ist's immer lieb, wenn du auch nur den Namen dazu hergibst. Manches wird doch bei diesem Anlasse von dir und Goethen ausgeführt, was sonst nur in euren Köpfen bliebe. Mir war auch für dich anfänglich bange, dass du in Weimar weniger produktiv sein würdest, aber der Erfolg hat das Gegenteil gezeigt. Indessen kann sich Goethe wegen seiner Verhältnisse vielleicht weniger zurückziehen als du. Deine Schwiegermutter sahen wir neulich ganz unvermutet mit den schwarzburgischen Fürstinnen. Letztere schienen mir sehr natürlich und gutmütig, auch nicht ohne Gefühl für Kunst. Dein Körner.